Tiens. Warum stehe ich jetzt hier? Also einmal werde ich, glaube ich, nicht so laut sein. Ich stehe hier, weil ich immer noch bekennender Kriegsdienstverweigerer bin. Ja, ich bin geprägt von den Ausführungen meines Vaters, der am Zweiten Weltkrieg teilnehmen musste als ganz junger Mensch, der geschildert hat, von dem Töten müssen und zuzuschauen, wie Menschen getötet werden, der mit dem eigenen Tod rechnen musste. Und ich habe gespürt als Sohn, wie sehr ihn das betroffen hat. Und das hat mich geprägt. Es ist schon häufiger erwähnt worden, gerade wenn man 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs diese Kriegsursachenanalyse betreibt, stellt man fest, was die Ursachen in der Eitelkeit von Monarchen, von der Führungselite, von Machtinteressen war und nicht das Interesse von Menschen. Die Leitenden sind immer die, die keine politische Einflussnahme ausüben können, die als Soldaten missbraucht, oft fehlinformiert werden, sowie die Zivilbevölkerung. Ich muss aber auch sagen, das ist vielleicht hier jetzt nicht so gewollt, aber ich respektiere die Entscheidung eines jeden Menschen, der glaubt, in dem Beruf der Soldatin oder des Soldaten sich engagieren zu müssen. Ich respektiere und toleriere allerdings nicht das Machtgehabe des Militärapparates, die quasi Einnahme des öffentlichen Raumes, die Banalisierung und Verharmlosung der Auswirkungen von Militäraktionen, sowie die Werbung, das ist ja auch schon oft gesagt worden, das ist wirklich absolutes Unding in unseren Schulen, in den Kindergärten. Und, es ist auch schon gesagt worden, ich widerspreche auch diesen Äußerungen von unserem Pfarrer Gauck, dem Bundespräsidenten und Frau von der Leyen. Es passt alles irgendwie zusammen, ja, dass immer mehr militärisches Engagement gewünscht wird. Und das kann nicht der richtige Weg sein. Wir brauchen kein militärisches Engagement weltweit. Wir brauchen ein größeres Hilfsengagement Deutschlands. Und viele werden sich fragen, wieso der Verein Armut und Gesundheit hier steht und ich als Vertreter dieses Vereins. Ich sehe in der Armut die größte Ursache für Terrorismus. Terrorismus, der Nährboden ist immer wieder soziale Ungerechtigkeit, ist Ausgrenzung, ist die Benachteiligung von Menschen, ist die Manipulation von Menschen. Und man kann Terrorismus meines Erachtens eben nicht mit Granaten, Gewehrkugeln bekämpfen, nachhaltig bekämpfen. Nein, man kann Terrorismus nur bekämpfen mit dem Schulheft, das heißt mit dem Zugang zu Bildung, mit Brot und Wasser, mit dem Zugang zu Nahrung und mit dem Stethoskop, mit dem Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und daher sind diese Akzente, die gesetzt werden von unserer Politik, vollkommen falsch. Das kann nicht der Weg sein. Ich stehe aber auch hier, weil ich tagtäglich in meiner Arbeit, vielleicht wissen das einige von Ihnen, mit wohnungslosen Menschen, mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern konfrontiert werde mit den Auswirkungen von kriegerischen Aktionen, von Militäraktionen. Viele wissen nicht, dass sehr viele wohnungslose Menschen als Söldner, als Fremdenlegionäre irgendwo in militärische Aktionen verwickelt waren und daran zerbrochen sind, dass sich dies tief in ihre Seelen eingeprägt hat, dass sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und einfach zu Ausgegrenzten wurden. In den USA kennt man dieses Phänomen. Ungefähr 200.000 wohnungslose Menschen in den USA sind Veteranen, die mit dem Erlebten einfach nicht klarkommen. Und es ist ja auch nicht mit dem, was man da erlebt, klar zu kommen, weil es einfach unvorstellbar ist, was in solchen militärischen Aktionen einfach passiert. Und ich stehe hier, weil ich häufig mit Asylbewerbern, mit Flüchtlingen, mit Migranten zu tun habe, mit sexualisierter Gewalt, die immer wieder stattfindet bei Militäraktionen. Denken wir an die massenhaften systematischen Vergewaltigungen im Bosnien-Konflikt. Das alles geschieht durch Armeen, durch Soldatinnen und Soldaten. Und deshalb ist es wichtig, hier sich zu positionieren. Ich war in zahlreichen Kriegsregionen. Ich war in Afghanistan, in Pakistan, im Libanon. Immer wieder bin ich mit den Auswirkungen von Krieg konfrontiert worden, von der Perversion. In Angola war ich. Dort ist die größte Personenminendichte der Welt. Und das Perfide ist, diese Personenminen sollen denjenigen, der auf sie tritt, nicht töten. Diese Minen sollen nur die Beine wegreißen, damit derjenige gehandicapt in seine Community zurückkehrt und als abschreckendes Beispiel einfach weiter existiert. Also mit diesen Perversionen von Krieg, von Militäraktionen haben wir es immer wieder zu tun. Deshalb sind wir dagegen. Und das ist auch eben gerade von Michael Wild ja auch schon gesagt worden, es geht nicht mehr um die Verteidigung von Freiheit. Es geht um die Verteidigung des Wohlstandes, unserer Privilegien, unseres Konsums. Es geht um Wirtschaftsinteressen, um den Zugang zu Rohstoffen, um die Absicherung von Wirtschaftsinvestitionen in Krisenregionen. Und dagegen müssen wir uns auch wehren. Und es geht auch um die Verschwendung von Geldern. Auch dieses Gelöbnis kostet wieder etliche Tausend. Ja, denken Sie bitte auch an die Drohnenverschwendung. 500 Millionen Euro werden von der Bundeswehr einfach so verschwendet. Insofern tötet die Bundeswehr indirekt auch Menschen. Denn dieses Geld könnte man sehr gut verwenden für die Aufnahme von Flüchtlingen, von Asylbewerbern. Deshalb möchte ich schließen, auch mit der Aufforderung, diesem militärischen Machtgehabe, dieser Verharmlosung von Krieg und Banalisierung von Militäraktionen einen friedlichen Widerstand entgegenzusetzen. Aber ich möchte auch aufrufen, praktisch zu handeln. Und mit diesem praktischen Handeln meine ich, dass wir kreativ sein müssen, dass wir Asylbewerber willkommen heißen müssen, dass wir für Flüchtlinge sein müssen, dass wir ihnen auch konkret Unterkunft gewähren müssen und sie unterstützen müssen. Und wir sollten, das ist heute auch schon oft gesagt worden, ich wiederhole es, wir sollten uns dagegen verwehren, dass die Bundeswehr in Kindergärten und Schulen Propaganda macht. Das ist nicht zu akzeptieren. Wir benötigen kein Kriegs- und Militärbewusstsein, sondern ein Friedensbewusstsein. Und Frieden erreicht man durch soziale Gerechtigkeit, durch die Bekämpfung von Armut, durch die gerechte Verteilung von den weltweit vorhandenen Ressourcen. Frieden schafft man nachhaltig eben doch nur ohne Waffen. Wir benötigen öffentliche Gelöbnisse für den Frieden und für soziale Gerechtigkeit. Danke.